Einen wunderschönen guten Abend. Wir wurden ja schon angekündigt, aber wir nennen uns dann manchmal auch gerne Kulturimpuls Grundeinkommen. Wir, das sind heute im Studio Jochen Balzer. Hallo. Und der Jürgen Greiner. Hallo, schönen guten Abend. Und ich bin die Sabine Heißner und ich begrüße sehr herzlich unseren Felix Jakowitz. Er grüßt mich natürlich auch an der Technik. Wir sind im neuen Jahr. Wir hören uns heute alle zusammen das erste Mal in 2016. Ja, was bringt uns denn 2016? Das ist die große Frage, wahrscheinlich für alle Menschen in dieser Welt. Und deswegen haben wir ausnahmsweise mal unsere Sendung Quo Vadis Grundeinkommen genannt. Denn auch wir wissen nicht so wirklich und so sicher, wie der Weg sein wird in diesem Jahr. Weder als Menschen, als Privatmenschen, auch nicht, wie unsere Sendungen sein könnten in diesem Jahr. Das ist alles noch sehr offen, weil es einfach so ein vielfältiges ist, das im Außen auf uns einströmt. Genau, so gesehen hat natürlich das Thema Quo Vadis und die Form unserer heutigen Sendung ganz große Gemeinsamkeiten. Wir stellen uns vor, zum Beispiel das Thema, die Vergangenheit holt uns ein. Und dann noch Auseinandersetzung mit Zielen oder Werten. Und dann vielleicht, wenn wir es schaffen, Aufgabenfeld 2016. Und am Ende der Sendung, wie üblich, Hinweise, Tipps und Termine. Bitte legen Sie sich Zettel und Bleistift bereit oder schreiben Sie das einfach mit auf Ihr Tablett oder sonst wohin. Ich darf jetzt die erste Musik ankündigen. Das ist Annabelle mit dem Titel In My Life. Ja, immer zum Jahresanfang natürlich steht man da und fragt sich, nun haben wir ein Jahr abgeschlossen und was ist das nächste Jahr? Wir als Redaktion fragen uns dann natürlich auch, was wollen wir eigentlich jetzt die nächsten 12 Radiosendungen mit zum Grundeinkommen, womit wollen wir eigentlich uns beschäftigen? Wohin geht die Sache? Letztes Jahr hatten wir so das Gefühl, oder wenn wir rückblickend auf das letzte Jahr schauen, dann hatten wir sehr tagesaktuelle Themen genommen gehabt, die so in den Raum getreten sind. Das hat uns auch hat für uns auch eine große Wichtigkeit. Und auf der anderen Seite war so dann das Gefühl, wohin wollen wir eigentlich so ein bisschen unseren Schwerpunkt entwickeln für dieses Jahr? Wo wollen wir eigentlich hingehen? Was sind so diese Themen, die wichtig für das Grundeinkommen sind und die wir noch nicht so in der Tiefe beackert haben? Und da kamen dann verschiedene Themen in den Raum. Da kamen dann so Themen in den Raum wie zum Beispiel Vertrauen, das ein sehr wichtiges Thema im Grundeinkommen ist und das also für uns eine große Bedeutung hat. Dann aber natürlich irgendwo steht dieses Thema der Finanzierung im Raum. Und dann haben wir aber, plötzlich hat es uns dann trotzdem in unseren Besprechungen ziemlich weggezogen. In den Besprechungen sind wir dann sehr stark auf die tagespolitischen Themen dann wieder zurückgekommen. Das heißt, die haben uns irgendwo wieder eingeholt. Das waren dann so Themen wie natürlich die Geschehnisse an Silvester in Köln. Natürlich dann Reflexionen über das Thema Gewalt gegenüber Frauen, insbesondere Frauen, natürlich generell gegenüber Menschen, die hier im Moment passieren in unserer Welt, in den Konfliktbereichen oder auch in unserer Gesellschaft genauso. Interessant war auch, dass in diesem Zusammenhang auch eine Rückbetrachtung in alte Felder hineingekommen ist. Zum Beispiel wurde auch mal dieses Syrien-Thema oder das IS-Thema mal in einem größeren Kontext gesehen, wo denn da so die Quellen sein könnten. Gab es einen interessanten Autor, es war, glaube ich, es war im Spiegel gewesen, der sich mit den Terroranschlägen auf Mekka von 1979 beschäftigt hat und dort eben das Abkommen, das damals zwischen der geistlichen Obrigkeit und dem Königshaus getroffen worden ist, weil nämlich Mekka ein Ort gewesen ist, bei dem der Prophet Mohammed ausdrücklich gesagt hatte, da darf nicht gekämpft werden. Und das war natürlich ein ganz großes Problem gewesen und dann ist hier ein Pakt geschlossen worden, der natürlich auch eine etwas Rückwärtsgewandtheit sehr stark gefördert hat. Ja, aber vielleicht magst du, Jochen, vielleicht an der Stelle einsteigen, was uns so weiter bewegt hat, oder? Ja, weil ursprünglich war es ja so, dass irgendjemand sagte, die Astrologen sagen, dass 2016 ist ein Marsjahr. Und dann sagt man, Mars ist ja auch, kann ja auch eine Kraft sein, mit der man etwas voranbringen kann, ne? Mit der man etwas angeht. Und so war dann irgendwie erstmal so der Gedanke bei uns, also dieses Finanzierungsthema, das schieben wir schon lange vor uns her. Das ist ja auch, hat ja auch immer so einen etwas Hauch von Langeweile oder Fadheit, sage ich jetzt mal. Ab und zu erschienen interessante Tabellen, wo Leute zeigten, so könnte es laufen, wenn wir die Einkommensteuer entsprechend umbauen oder so. Aber es hat uns nicht so begeistert. Und gut, dachten wir dieses Jahr, da könnten wir das eigentlich mal angehen. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle sagen, dass uns dann diese Frage nach der Finanzierbarkeit irgendwie selber fragwürdig wurde. Also die flache Frage, einfach kann man es nur bezahlen, kann man es rechnen, damit man es bezahlen kann. Naja, es ist ja auch so der Punkt, worum geht es eigentlich beim bedingungslosen Grundeinkommen? Also es geht um ein Leben für alle in Menschenwürde. Jedenfalls jetzt von der wirtschaftlichen Seite her. Ja. Das soll damit gesichert sein. Also weitaus ein ganzes Stück weiter als nur die Frage, wie verteile ich Einkommen um? Ja, ganz sicher. Aber wenn man jetzt mal die Frage umformuliert, ne, die Frage nach der, man sagt ja dann oft, können wir uns das bedingungslose Grundeinkommen leisten? Und wenn man es jetzt anders formuliert, dann könnte man sagen, ja, können wir es uns leisten, dass alle Menschen, meinetwegen jetzt erstmal in unserem Land, in wirtschaftlicher Hinsicht menschenwürdiges Dasein haben können. Können wir uns das leisten? Dann sagen, und wenn man das dann so hört, oh, das ist doch sehr fraglich, ob wir uns das leisten können, dann heißt es ja nichts anderes als, irgendjemand muss immer dran glauben. Irgendjemand muss ins Gras beißen, damit die anderen einigermaßen oder auch sogar sehr gut leben können. Wer soll das denn bezahlen? So, ich meine, da sieht man einfach die moralische... Ja, aber da sieht man einfach die moralische Fragwürdigkeit, die erstmal auch an so einer Frage steckt. Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlbar? Mhm. Ist ein menschenwürdiges Dasein für alle bezahlbar? Da würde ich sagen, ja, aber doch klar. Beziehungsweise, wenn es nicht bezahlbar sein sollte, dann müssen wir was dafür tun, dass es bezahlbar wird. Also dann merkt man, also diese Frage, das ist ein Schmarrn, das nur in Finanzgrößen zu denken, sondern es ist eine Frage, da geht es um das, was wir wollen. Ne? Um die Frage, wofür setzen wir uns ein? Weil man dann ja in erster Linie sagen müsste, klar, Wofür denn sonst? Wofür nicht in erster Linie, was das Wirtschaften angeht, dafür, dass alle erstmal eine menschenwürdige Grundlage haben können. Und da merkt man, dass eben sozusagen im Vorfeld von Finanzierungsmodellen eigentlich die Frage steht, was wollen wir eigentlich? Mhm. Zumal man dann ja auch merkt, wenn man jetzt sich mal das so anschaut, also rein in finanziellen Kategorien gedacht, wird also das Volkseinkommen der Bundesrepublik, das dürfte so bei 2,2 Billionen Euro liegen. Und dann wird also auch in der Süddeutschen festgestellt, oje, oje, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, jeder würde 1.000 Euro im Monat haben, bedingungslos, dann bräuchten wir dafür ja ungefähr 1 Billion Euro. Ne? Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, ist das ein riesiger Betrag. Aber man könnte auf der anderen Seite sagen, ja, wofür denn sonst? Also ich meine, ist ja toll, dass wir in der Bundesrepublik in einer Lage sind, wo wir bloß ungefähr die Hälfte des Volkseinkommens brauchen, um für alle ein menschenwürdiges Dasein zu sichern und dann immer noch die Hälfte haben für irgendwie was anderes. Mhm. Aber wofür wird denn die ganze Wirtschaft sonst betrieben, wenn nicht dafür, dass wir alle ein menschenwürdiges Dasein haben? Und wem will man das denn verweigern? Also da merkt man eigentlich, wie in dieser Frage ganz merkwürdige Grundfragen, moralische Grundfragen stecken. Mhm. Ja. Naja, da kommt es dann einfach, da wird mir dann irgendwie bewusst, dass wenn wir so stark im Beschlag genommen werden von dem aktuellen Tagesgeschehen, dass wir eigentlich von Ereignissen in Beschlag genommen werden, die ihre Quelle in der Vergangenheit haben, die in die Gegenwart hineinspiegeln. Und wenn wir die Fragen oder die Betrachtungen dann in der Form anstellen, was ist uns wichtig, wo wollen wir hin? Das ist eine ganz andere Richtung. Dort gehen wir eigentlich von der Gegenwart hin und betrachten, was wollen wir eigentlich in Zukunft tun. Ja, das stimmt. Und es ist eine ganz andere Bewegung, ganz andere Entwicklung, die wir da haben. Und manchmal brauchen, also die Lösung der Probleme liegt da nicht darin, dass wir an den Symptomen, die wir heute als Ergebnis von der Vergangenheit haben, dass wir dort herumkurieren, sondern dass wir den Mut haben, die Zeit nehmen, den Schritt zurück zu tun und zu verweilen und auch mal zu schauen, was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Was ist uns wirklich von Wert? Und sodass wir sagen, und da wollen wir unsere Kräfte hineinsetzen. Und das ist auch ein Stück weit das, was wir jetzt für unsere jetzt Redaktion auch gemacht haben, dass wir mal gesagt haben, okay, wohin wollen wir unsere Kraft eigentlich für dieses Jahr hinein investieren? Und diese Frage sollten sich alle Sphären der Menschheit stellen, ob das jetzt Gesellschaften, ob das Ortschaften, ob das jetzt Gemeinschaften, die Weltgemeinschaft oder sowas ist, und schauen irgendwo, wohin wollen wir gehen. Und dann vielleicht auch ein Stück weit noch natürlich mit diesen Problemen natürlich auch zu beschäftigen, aber aus einer vielleicht auch anderen Perspektive, und vielleicht ändert sich dann das Problem auch. Ja, da ist nämlich auch der Punkt, wir haben jetzt sehr viel mit Themen zu tun, tatsächlich, die aus der Vergangenheit kommen. Und wenn jetzt noch mehr rechtspopulistische oder nationalistische Bewegungen irgendwo an der Macht kommen, dann geht das ja noch erst recht so weiter. Aber der Punkt ist halt, ist vielleicht diese Bedeutungszunahme alter Themen ein Symptom dafür, dass wir bei unseren gegenwärtigen Themen ausweichen? Weil ich denke mir, dieses Thema, wie sichern wir eine menschenwürdige Versorgung für alle, das ist eigentlich ein Gegenwartsthema. Und daraus ergeben sich Fragen für die Zukunft. Die Fragen irgendwelcher Kalifate oder so weiter, Groß-Ungarn oder Groß-Polen oder sonst noch was, das sind Vergangenheitsthemen. Aber auch die Themen zum Beispiel, da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen, dann nach der Musik, zum Beispiel auch mit den Werten, wie gehen wir mit dem Thema Migration und so weiter um. Na, dann schauen wir mal, wie das weitergeht nach der Musik. Lassen Sie sich inspirieren von unseren Worten nach Deus Ex Machina, und deren Titel ist Age of Fear. We're Wir haben zuvor mal schon das Thema so aufgerissen, in welchem Feld wir drin gewesen sind, als wir so zum Anfang dieses Jahres über unser Wirken in diesem Jahr uns Gedanken gemacht haben. Und da sind natürlich uns Werte in den Raum gekommen, aber auch Zielsetzungen und Fragen und auch das natürlich das aktuelle Zeitgeschehen. Und ich finde es interessant, dass heute ich einen Artikel gelesen habe, zu dem Thema Anne Frank, die ja jetzt, glaube ich, 70 Jahre, die Urheberrechte sind jetzt abgelaufen gewesen. Aber das Wichtigere war gewesen, dass der Artikel war, dass Anne Franks Vater viele, viele Anträge geschrieben hatte an die amerikanische Botschaft und an den amerikanischen Staat, um Asyl oder Aufnahme zu bekommen. Und die sind alle abgelehnt worden, wegen Kontingentierung. Obergrenzen. Obergrenzen, ja genau. Das heißt also, dass das amerikanische Staat gesagt hat, nein, wir wollen nur eine bestimmte Anzahl jüdischer Flüchtlinge haben. Und wenn man das schaut, ja, dann wird es irgendwie einem schon mulmig. Denn ja, natürlich wäre Anne Frank dann wahrscheinlich nicht berühmt geworden in der Form, wie sie jetzt das ist. Aber sie hätte ein erfülltes Leben finden können und hätte nicht in einem Konzentrationslager sterben müssen. Aber das ist ja nicht nur der Anne Frank so gegangen. Das ist ja noch vielen anderen Künstlern gegangen, die sehr weltweit berühmt gewesen waren und einfach schlichtweg dann gestorben sind aus... Ja, Walter Benjamin, der sich umbrachte an der Grenze nach Spanien. Genau, ja. Sowas gab es ja in Massen ein auch. Ein Beispiel, nur ein ganz klares, genau. Das wir kennen. Klar, danke, dass ihr darauf hinweist, dass es viele solche Schicksale gibt. Und da ist irgendwo natürlich die Frage, wo kann man überhaupt eine Obergrenze ziehen bei Menschen, die in Not sind. Kann man eine Obergrenze, denn dann wählt man aus, du bist es wert und du bist es nicht wert. Also da haben wir erstmal die Wertfrage und dann haben wir die Frage, wer darf zu uns in unsere Gesellschaft hineinkommen? Wer darf in unserem Wir teilhaben und wer ist dabei ausgegrenzt? Wer kann denn sowas überhaupt bestimmen? Also ist doch ein Witz, oder? Entschuldigung. Aber das ist genau die Thematik, die dann ins Feld hineinkommt, wenn ich so etwas habe wie eine Kontingentierung, Obergrenzen. Denn dann heißt es, okay, 100.000, welche Zahl auch immer, und 100.001, nein. Punkt. Klar, und ich denke mir, das ist so ein Aspekt. Es passiert ja so viel, dass man erstmal sich gar nicht so leicht tut, zu fassen, worum geht's eigentlich. Und ich würde sagen, ja, also die Frage nach der Verteidigung des Menschlichen, die ist schon da. Ne? Und da sind halt jetzt ganz starke Kräfte, die im Grunde ja von alten Zusammengehörigkeitsempfindungen her, Volk, Stamm, was weiß ich, da dagegen anrennen. Mhm. Aber eine Welt, die jetzt von Tageskontingenten meinetwegen oder von Jahreskontingenten oder sonst was bei der Flüchtlingsaufnahme zum Beispiel geprägt wäre, eine solche Welt ist halt unmenschlich. Also man muss fast sagen, sie widerspricht dem Begriff des Menschen. Man rettet Deutschland und gibt das Menschsein auf. Ja, insbesondere den Begriffen sozial und christlich. Das sowieso. Ich meine, Da sind wir ja auch dran vorbeigekommen an den Weihnachtslieder singenden Pegida-Menschen, wo halt irgendwie wirklich das Christentum zur Christentümlichkeit verkommt. Ne? Also zu einem bloßen Folklore-Element, ja, was man dann gegen irgendeinen Islam oder sonst wen verteidigen zu müssen glaubt. Da ist überhaupt kein Christentum mehr da. Das ist dann Christianismus wahrscheinlich. Und ja, dann sind wir beim Nationalismus und dann sind wir natürlich beim Familiarismus. Also diese wirkliche Abgrenzungen auf einfachen Kriterien, die nicht mehr zeitgemäß sind. Da haben wir ja, wenn du das Stichwort Familie erwähnst, ne, da haben wir ja auch drüber nachgedacht, weil uns auffiel, also wir sind ja dann auf diese Frage gestoßen, was bedeutet es, wen meinen wir eigentlich, wenn wir sagen? Und dass offenkundig unter unseren Zeitgenossinnen und Zeitgenossen da riesige Unterschiede bestehen. Und dass sich das gerade ausdrückt in den Auffassungen, wie man Familie lebt. Also es gibt ja so ein Wir, und sagen wir in vielen Filmen, so aus den 50er Jahren würde ich sagen, ist es stark präsent, was im Wesentlichen nur die Familienangehörigen umfasst. Ne? Mhm. Also das Paar findet sich und kämpft dann gegen den Rest der Welt, sag ich mal. Heile Familie im behüteten Umfeld einer friedvollen Nation, so ungefähr. Ja, und da gibt es auch, sag mal, so eine Korrespondenz zwischen diesem Familialismus und dann dem Wir, der Nation oder so ähnlich halt. Klar, das war natürlich auch eine Reaktion auf das Bedürfnis nach den Kriegsjahren. Hier eine friedvolle, heilvolle Welt ohne Konflikte zu erleben, denn da waren einfach so viele Wunden vorhanden. Ja, ja, nur dummerweise haben diese Familienverhältnisse auch viele neue Wunden geschlagen, weil glücklich kann man jedenfalls als Kind in so einer Familie nicht werden, weil einfach nicht respektiert wird, dass man nur Gast bei seinen Eltern ist, dass man der ganzen Menschheit angehört und nicht einer Familie. Jeder Mensch muss ja seinen individuellen Platz in der Welt finden. Dazu muss er auch, das muss von den Erwachsenen akzeptiert werden. Der Raum sollte gegeben werden. Wenn er nicht gegeben wird, werden die Leute gar nicht erwachsen. Ja, oder sie rebellieren so und finden dann so einen intensiven Abstand zur Familie, dass es auch nicht gesund ist, dass sie kein vernünftiges Verhältnis zur Familie haben. Also Familie, eine gesunde Familie braucht irgendwie so ein Feld, das zum einen mal die Gemeinschaft trägt und zum anderen auch den Raum gibt, die Unterstützung und den Raum und das Halten, um auch wegzugehen und auch die Bereitschaft wieder zurückkommen zu können, in Begegnung kommen zu können, in Offenheit, in Wärme, in Geborgenheit auch gegebenenfalls. Also das sind schon Dinge, die Familie verbindet. Aber wenn es eben nur starr ist, wenn es dann pathologisch ist, krankhaft ist, dass es patriarchal nur gestützt ist, dass es ein Oberhaupt gibt, dem sich alles unterordnen müssen, ob das jetzt der Vater ist oder die Mutter, das sei völlig dahingestellt. Aber wenn sozusagen Kinder dem System zu dienen haben, der Vorstellung der Eltern, dann geraten die Verhältnisse ins Schiefe. Und das sind dann auch die Erfahrungen, die dann auch vielleicht es verhindern, dass Menschen auch offen in die Welt blicken können und auch offen und leicht auf Fremdes reagieren können. Ja, ich würde vielleicht sogar noch etwas zugespitzt sagen, dass das Weggehen gehört zur Familie und stellt die Familie überhaupt nicht in Frage. Aber das ist, würde ich mal sagen, ein neu aufkommendes Verständnis der Familienzusammenhänge, was es meines Erachtens zu fördern gilt, weil eben tatsächlich jeder Mensch ihren Platz im großen Leben finden muss und das große Leben eigentlich die Gemeinschaft ist, auf die es jetzt ankommt. Und ich denke mir, da sind wir halt auch hier in Deutschland in einem Übergangsprozess. Viele sind noch verhaftet, würde ich mal sagen, in alten Mustern, ohne in ihnen wirklich glücklich zu werden. Und ich denke, wenn man stärker auf seine eigene Individualität gründen kann, dann hat man auch die Kraft, den anderen Menschen anzunehmen, woher auch immer er kommen mag. Und das, ich denke, menschheitsfähig müssen wir werden, schon alleine, um mit dem Klima klarzukommen, aber auch aus vielen anderen Gründen. Und da gilt es dann, die Aspekte von Zusammengehörigkeit wahrzunehmen und zu fördern, wo wir uns mit allen Menschen verbunden fühlen. Naja, die Ursache für die, eine Quelle für die Stärke der Familie in der Vergangenheit und ihre Bedeutung ist natürlich auch diese Existenzgemeinschaft. Das heißt, sich gegenseitig Lebensgrundlage geben. Und so sind auch dann Betriebe, Unternehmen ist vielleicht ein großer Begriff, aber jetzt mal Landwirtschaft und so weiter, ja auch in der Familie weitergegeben worden, also Existenzgrundlage weitergegeben worden. Die Kinder hatten, die Söhne meistens, hatten in die Folge der Väter einzutreten, den Beruf des Vaters zu übernehmen, das Unternehmen weiterzuführen. Thomas Mann beschreibt es ja auch sehr klar in seinem Buddenbrooks dann, wie sowas dann ausgesehen hat, wie das dann auch nicht immer geglückt ist, aber wie die Erwartungen dann auch Menschen in Lebensläufe hineingezwängt haben, die nicht ihre gewesen sind. Und heutzutage wissen wir viel mehr, dass ein Mensch vielleicht eine karmische Aufgabe hat, eine Lebensaufgabe, kann man einfach auch mal sagen, bisschen neutraler, und dass er diese erstmal finden muss und der auch folgen muss. Und die hat nichts mit der Erfüllung einer familiären Aufgabe in Umständen zu tun, ganz im Gegenteil. Ja, jetzt gibt's denn eine Musik, die heißt da Talk to Me. Das können wir dann mal nehmen für die nächsten Abschnitte hier, die wir dann haben werden. Und gesungen wird das Ganze von Ellie Ferris. Say what you want to me. Don't leave me wondering what's in your mind. Walk with me, let all your thoughts go free. Open the lock with me and see what we find. Talk to me, just tell me everything. We don't have anything left to lose if you just talk. Days I feel alone, these quiet nights. I wish you'd call me up, say you've had enough. Wanna start making up for lost time. Talk to me, don't make me wait to see if you might choose to leave this all behind. Talk. Jetzt ist ja die Frage verständlich, was hat denn das alles, was wir da jetzt besprochen haben, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Ich denke, gut, manche Aspekte sind vielleicht doch schon angeklungen, wo man merkt, ja, da ist so eine Parallele, sagen wir mal, der Hintergrund von Wertorientierungen und dass sicherlich ein bedingungsloses Grundeinkommen sich nicht verwirklichen lässt, wenn, sagen wir mal, diese menschheitliche Zusammengehörigkeit nicht stärker Platz greifen kann. Wobei ich denke, es gibt immerhin Ansätze dazu in unserer Zeit schon. Mhm. Ist ja was. Und ich denke auch, dass es einen Aspekt gibt, jetzt im Hinblick auf das Fluchtthema, der direkter auf das bedingungslose Grundeinkommen hinweist, als uns vielleicht lieb sein kann, weil man einfach auch sieht, der Weg dahin ist noch weit, weit. Die Probleme sind aber schon aktuell. Und ich denke, es lohnt sich, so einen Blick zu werfen in die Gegenden, wo jetzt viele Menschen herkommen, die zu uns kommen, weil man dann auch immer feststellt, und das sind aber dann oft so nur so einzelne Sätze in den Berichten, dass man eben sagt, tja, da ist eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 oder über 50%. Das sind eine Aussichtslosigkeit, eine wirtschaftliche Aussichtslosigkeit, da schon lange eine. Und letztlich auch am Anfang des arabischen Frühlings 2011, dieser Händler, der sich dann anzündete in Tunesien, wodurch die ganze Geschichte ins Laufen kam. Das war sicher Willkür der Behörden, aber es war auch eben finanzielle Ausweglosigkeit. Und auch am Anfang des Aufstands in Syrien, es hatte ganz stark auch die Situation einer Verarmung breiter Schichten, einer hemmungslosen Bereicherung, einer postsozialistischen, würde ich mal sagen, geradezu Führungsschicht im Land. Und man sieht also, ja, da ist zunächst mal ein verbreitetes Elend. Und uns ist ja schon im Zusammenhang mit den Griechenland-Sendungen aufgefallen, dass dieses Elend strukturell gar nicht so unterschiedlich ist von dem, was schon die Schwierigkeit Griechenlands wirtschaftlich ausmacht, nämlich, dass diese Länder eine fürchterlich unausgewogene Zahlungsbilanz aufweisen, dass sie eigentlich nichts haben, was sie oder kaum etwas haben, außer Erdöl und Erdgas, was sie auf dem Weltmarkt anbieten könnten. Und dass sie in der modernen wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt sind. Das gehört natürlich dazu, dass eben wir eine sehr extrem hohe Produktivität haben, die sich immer noch weiter erhöhen wird, die aber sehr viel Kapital verlangt, das eingesetzt werden muss, um dann diese Produktivitätsvorteile wirtschaftlich nutzen zu können. Sodass es sozusagen einen Prozess fortschreitender Zentralisierung in der Weltwirtschaft gibt. Und die Entstehung von Peripherien. Und ich denke mir, wenn man das so sieht, dann ist auch klar, dass das Thema Grenze unter diesen Umständen, wenn man daran nichts ändert, eine zunehmende Bedeutung gewinnen muss. Auch vor wenigen Tagen. Ja, die nationalen Grenzen letztendlich, dass die an Bedeutung gewinnen dann zur Abschottung dann. Aber auf der anderen Seite haben wir wirtschaftliche, globalisierte Prozesse. Das heißt, wir haben eigentlich, da haben wir keine Grenzen mehr, wirklich in dem Sinne. Wir wollen sie sogar noch tiefer einreißen, als sie schon eingerissen sind mit TTIP. Da wird man vielleicht andere Grenzen dann aufziehen, dass man Grenzen dem Recht oder sowas, der Justiz dann möglicherweise etabliert oder Standards dann insgesamt. Und das andere ist nicht nur, dass der Welthandel global ist, sondern wir haben auch global agierende Wirtschaftsobjekte. Konzerne, die auf dem ganzen Welt verbreitet sind und sich dann auch noch Cherrypicking, also Rosinenpicken durchführen und sich das Land dann für den Gewinn auswählen, wo es am besten keine Steuern gibt. Das ist ja das ganz große dann Entziehen noch aus den Gemeinschaften, die dann große Schäden entstehen, wo die Gemeinschaften dann auch nochmal unter die Räder geraten, beschädigt werden, ausgenutzt werden. Und das führt natürlich auch mit dazu, dass andere Unternehmen, dass insgesamt dieser Ausbeutungskapitalismus noch mehr an Fuß gewinnt. Das heißt nicht nur, dass man gute Sachen gut prosperiert in der Gesellschaft und gute Geschäfte machen kann und schöne Gewinne, sondern dass man auch noch die Gemeinschaft an dem Teilhaben ausgrenzt und dann auch noch weiter die Technologisierung fortführt, dann die neuen technischen Innovationen noch mehr rationalisiert, um noch mehr zu reduzieren. Und da wird es natürlich schwierig dann insgesamt mit der ganzen Thematik. Und deswegen finde ich es interessant, dass jetzt schon in 2016 World Economic Forum in Davos. Und vielleicht mögen sich die manche Hörer noch und Hörerinnen noch daran erinnern, dass wir letztes Jahr im Februar dazu uns auseinandergesetzt hatten. Und dass dieses Jahr auf diesem World Economic Forum in einer Diskussion das bedingungslose Grundeinkommen hineingekommen ist. Und zwar aus der ganz einfachen Thematik heraus, dass die dort erkennen, dass diese digitale Revolution, die wir jetzt in der Produktion haben, dass die ja einige Jobs schaffen wird, aber dass noch viel mehr wegfallen und dass wir viel mehr soziale Kluft haben. Und wie soll dann noch der soziale Frieden, also noch Ruhe, dann hergestellt werden? Oder anders, man kann es auch anders sagen, wie teuer werden dann die Grenzen, um die Nicht-Privilegierten dann noch abzuhalten? Und wenn die Masse groß genug wird, dann ist keine Grenze hoch genug. Und da haben die dann diskutiert, Moment mal, wie könnten wir eigentlich dann diese Ergebnisse anders verteilen? Also nicht, also die Frage aufgestellt, wie wird das anders verteilt? Und in dem Zusammenhang haben die Diskussionsteilnehmer dann auf diesem World Economic Forum in Davos über das Grundeinkommen gesprochen. Das finde ich schon beachtlich. Sie wurden dabei auch ziemlich unterstützt, die mussten ja darüber reden, denn die Schweizer Initiative zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, das ja politisch durch sämtliche relevanten Bundesräte, Bundesvolksabstimmungen und so weiter durchgegangen ist, die hatten sich ein Kampagnenlabor gestattet und haben unter anderem einen Roboter gebaut. Denn Wirtschaft 4.0 wird Roboter vermehrt in die Wirtschaft hineinbringen und den haben sie dann per Zug und nach Davos gefahren und sind dort aufgetreten eben mit dem Roboter und haben dort einigen Teilnehmern, die dann an ihnen vorbeigegangen sind, einfach mitgeteilt, wie sie dies dann halt sehen, wenn diese Roboter arbeiten. Dann eingesetzt werden würde, wo der Mensch dann steht. Zur Schweiz möchte ich Ihnen auch noch Folgendes sagen, weil Sie das auch in den Medien überall wieder lesen werden. Die Volksabstimmung zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz wird am 5. Juni durchgeführt werden. Ich glaube, jetzt war wirklich sehr gespannt, was da für ein Ergebnis rauskommt. Ob da oder wie groß das Maß der Zustimmung dann zu einem Grundeinkommen sein wird. Sowohl der Bundesrat, das Ständehaus, als auch das Parlament, ich rede jetzt nicht in den Schweizer sauber Begriffen, schon. Aber alle haben eine Ablehnungsempfehlung ausgesprochen. Genau, so ist eigentlich auch der Tenor, dass das eher abgelehnt wird. Aber es ist eine Chance für uns, weiterzumachen. Und die Frage ist dann, wie viel Prozent dann insgesamt rauskommen. Denn das ist ja in der Schweiz relevant, nicht das Ergebnis. Ja. Zustimmung oder Abstimmung, sondern wie viel zu oder Abstimmung. Wobei ich denke, okay, da kommt irgendwas bei raus. Aber was mich wirklich interessiert, ist einfach auch ein bisschen die Frage, ob nicht diese gegenwärtige Fluchtthematik ähnlich wie die Krise von 2008 mit den Lehman Brothers und dieser kurzzeitigen Herzstillstand des Weltkapitalismus einfach eine Grenze aufzeigt. Eigentlich eine Grenze des Neoliberalismus, weil es klar ist, dass wenn Davos, was man davon lesen konnte in der Süddeutschen, zeigte ja auf, dass bestimmte Entwicklungen sich noch weiter verstärken werden. Also man berichtete, dass dieses Stichwort Wirtschaft 4.0, über das wir letztes Jahr auch eine Sendung gemacht haben, inzwischen über Davos auch jetzt weltweit Thema ist. Und man schreibt dann eben, ja, gerade in den Mittelschichten wird das viele, viele Jobs kosten. Und da ist natürlich klar, wenn immer größere Teile, Gegenden der Welt abgehängt werden, werden die Menschen zu uns kommen wollen. Und damit kommt praktisch die Notwendigkeit der bewaffneten Grenzziehungen auf, die wiederum moralisch unerträglich ist und wirtschaftlich auch zerstörerisch ist. Weil das steht ja dann auch in der Süddeutschen, dass unsere Wirtschaft schwer besorgt ist, was ja wohl wahrscheinlich dank dieser neoliberalen Strukturen unvermeidlich ist, dass eben die Grenzregime werden sich wieder verschärfen. Dadurch werden viele Milliarden Euro verloren gehen an Zeit, an Geld. Und ich denke mir, eine bestimmte Entwicklungsdynamik zeigt ihre brutalen Grenzen. Und darum, denke ich, geht es, sich da herauszukommen. Und da, finde ich, ist ein grundlegender Schritt eben die Perspektive eines Grundeinkommens für alle. Deswegen kommt sie auch in Davos auf. Weil wie sonst soll es zunächst mal jedenfalls gesichert werden, dass alle ein Einkommen haben, leben können? Tja, das sind doch Fragmente, die wir hier gerade besprechen. Und so heißt auch der nächste Titel unserer Musik, Fragments. Und gespielt, ja, mein Gott, wie einfach. Gruppe nennt sich Fragment. Es werden noch ganz viele Worte aus uns sprudeln, wie die Simone das so gesagt hat. Und ich frage jetzt einfach mal in die Runde, was ist dir denn so persönlich wichtig für dieses Jahr? Oder sollen wir das als wir auch sagen? Was ist uns zusammen wichtig für dieses Jahr? Wisst ihr da schon was? Ja, ich kann mal die erste Antwort mal versuchen. Also mir ist für uns, für unsere Gesellschaft, für unsere Initiative, für unsere Redaktion wichtig, dass wir dieses Jahr dieses Thema Finanzierung aufgreifen. Dass wir dort auch mal uns heranwagen, auch wenn wir wissen, dass dieses Thema natürlich so eine Killer-Thematik ist. Und dass wir es in einer anderen Form aufgreifen und nicht im Sinne von, ja, können wir uns das denn leisten, sondern vielleicht die Frage von der anderen Seite her betrachten, und zwar, können wir alles so belassen, wie es bisher war? Und würde ein Grundeinkommen dazu passen? Und wie wir ja schon gesehen haben, ein Teil der Frage beantwortet sich natürlich so, wie können wir so belassen, wenn wir so einen Haufen Herausforderungen haben? Wird es denn funktionieren? Die ganzen Veränderungen des Arbeitsmarktes, die Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, der geopolitischen Verhältnisse. Ja, und kann ich dann ein System so lassen, wie es ist, und ein Grundeinkommen da einfach nur oben drauf machen, so wie Bismarck gemeint hat, vor 150 Jahren war es, glaube ich, ungefähr, mit den Sozialgesetzen, wo er gemeint hat, ja, dann können wir mal endlich diese ganzen sozialen, sozialistische und so weiter Bewegungen den Chaos machen. Wenn wir da mal so ein bisschen was machen, dann ist es erledigt. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Also die Dinge verändern dann vieles Dinge und es wird einfach eine Bewegung geben. Was ich hier ja so festgestellt hatte in den letzten Monaten ist, dass mir interessanterweise das Wort Leben sehr entgegengekommen ist. Also sprich, wie kommt jemand ins Leben etc. und Familie, dieser ganze Stoff, der dahinter steht. Das schaue ich mal, dass wir das in diesem Jahr neben der Finanzierung, was natürlich auch zur Finanzierung dazugehört, selbstverständlicherweise, Familie ist schließlich teuer, dass wir das irgendwie unterbringen können, das ist das eine, aber ich will auch für mich leben, also für mich als einzelner Mensch möchte ich fröhlich und frei leben und ich hoffe, dass ich auch das auf die Reihe bekomme. Da ich vermute, dass nach diesem Marsjahr, was astrologisch angesagt ist, hier schon einiges auch noch aufgewühlt werden wird an neuen Themen, die uns vielleicht versackt waren, sage ich jetzt mal. Ich glaube, der Jochen, der steht da schon ganz bereit. Na gut, klar, weil jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Aber also, wir haben noch ein bisschen Zeit, da ist ein bisschen Puffer mit der Musik hinten. Okay, also ich wünsche mir das, was wirklich auf der Kippe steht, würde ich sagen, aber dass wir uns in Deutschland aufwecken lassen von den Menschen, die zu uns kommen und von der Tatsache, dass sie zu uns kommen, zu einer menschheitlichen Gesinnung, die auf die Tatsachen schaut, auf die Lebenstatsachen und nicht auf den Computerdisplay und auch nicht auf den Bankauszug nur. Und ich meine, dass wir in den 60er und 70er Jahren da schon mal auf eine spontane Art viel weiter waren, dass wir in gewisser Weise wieder zurückgerollt sind in so ein nationalstaatliches Denken und da sollten wir uns versuchen, jetzt bewusst herauszuarbeiten. Ja, das würde ich mir wünschen, dass uns das gelingt. Genau, und ich denke mal noch zum letzten Satz zu meiner Zielsetzung ist, dass wir uns wirklich diesem Thema Finanzierung nähern, dass wir uns da jetzt nicht draufstürzen und sagen, das haben wir es mal abgehakt, sondern dass wir uns wirklich von dem Umfeld her, mit der ganzen Thematik her hinbewegen. Und dazu laden wir Sie natürlich auch sehr herzlich ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie daran teilnehmen, sodass wir uns im gedanklichen, geistigen Sinne eben dieser Frage langsam nähern und auch die Grundlage, das Verständnisgrundlage auch erstmal uns erschließen, sodass die Finanzierung eben auch aus einer anderen Perspektive heraus sich dann entfalten darf. Die Fülle wird sie erreichen in diesem Jahr mit uns. Und wir sagen jetzt einfach mal ein paar Tipps und Termine und Hinweise, die wieder mal zu unserer Gruppe dazugehören, wie jedes Mal. Das ist zum Beispiel das BGE-Café. Das werden wir haben am Samstag, den 6. Februar. Also Ende nächster Woche von 1 bis 3, also 13 bis 15 Uhr im Rubin Phoenix in der Müllerstraße 46, das ist in der Nähe vom Sendlinger Tor. Die Arbeitsgemeinschaft Paradigmenwandel in der Münchner Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen trifft sich nächsten Mittwoch am 3. Februar 2016 ab 19.30 Uhr in der Nikolaistraße 17, also U-Bahn-Station Gieselerstraße. In München-Schwabing. Und dann haben wir noch die Gruppe BGE4U und die trifft sich wie immer regelmäßig am 3. Donnerstag des Monats. Das wird im Februar konkret der 18. Februar sein. Von 19.30 Uhr bis 22 Uhr hier schräg gegenüber von Radio Lora im Eine-Welt-Haus. Und zwar in der Schwanthaler Straße Nummer 80 im Rückgebäude. Und den Raum finden Sie am besten immer einfach im Aushang, im Eingangsbereich, im Schaukasten dazu. Weiterhin schauen Sie einfach auf unsere Webseite www.grundeinkommen-münchen.de. Bevor wir Ihnen dann noch ein paar nette Sachen sagen werden, dürfen Sie sich Luci Nastri anhören mit dem Titel It Could Be More. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Tja, die Redaktion, das hatten wir ja schon gesagt, hatten der Jürgen Greiner, die Sabine Heisner und der Jochen Balzer. In der Technik wie immer wunderbar geführt, von und mit Felix Jankowitz. Ganz herzlichen Dank an dich für heute Abend. Kommentare und Anregungen oder auch Kritik hätten wir sehr, sehr gerne an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Das BGE München bitte in einem Wort. Ja, und die Wiederholung der Sendung auf Lora können Sie hören am kommenden Mittwoch, den 3. Februar von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Und ansonsten können Sie auch unsere Sendung bei uns auf der Homepage hören, wenn Ihnen das heute zu schnell gewesen ist oder Sie vielleicht unterbrochen gehört haben, nur ein Teil, dann finden Sie es bei uns auf der www.grundeinkommen-münchen.de. Unser nächster Termin ist der 24. Februar 2016 und im Moment haben wir mal den Gedanken als Thema zu nehmen, das Sterben oder Sterben der Geburtenabteilungen in Kliniken, der Wert des Menschen im Effizienzrausch. Und jetzt hier auf Lora München hören Sie ab 20 Uhr die Sendung des Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Hören Sie weiterhin wunderbar zu dem Radio lora924.de. Die freuen sich, wenn Sie weiterhin uns gewogen sind. Meine Güte, genau. Der Abschluss des Abends. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, ciao.